in einen Zustand von Widerstand und Aufruhr sich durch bestehende Regeln beseitigt wird, dann müssen neue und manchmal drastische Regeln durchgesetzt werden, um die Ordnung wiederherzustellen. Kommen jeden Abend nach Hause, schalten die Nachrichten ein und was sehen Sie? Gewaltiger, Mörder, Kinderschänder. Und alle werden freigelassen. Drogenhändler. Erwischt mit 20 Kilo. Werden noch am selben Tag auf Kaution freigelassen. Und im Grunde denken alle dasselbe. Dass man sie alle töten sollte, diese Miestschweine. Und zwar alle.